Ich will jetzt, dass ihr aufsteht. Ich will jetzt, dass ihr alle aufsteht, einer wie der andere. Ich will, dass ihr sofort aufsteht, zum Fenster geht, es aufmacht, den Kopf raussteckt und schreit: Ihr könnt mich alle am Arsch lecken! Jeder von uns trifft ihn täglich, ob er will oder auch nicht. Das Verlangen nach dem King, wird man ziehen oder fliehen? Keiner weiß, was er bekommt. Hauptsache Adrenalin! Ob beim Fußball nach der Arbeit, ob bei Tag oder bei Nacht, alle können's kaum erwarten, dass es knallt und dass es kracht. Ist das Eis dann erst gebrochen? Seht nur ein Zusammenhalt! Es erzittern ihre Knochen, wenn unser Schlachtruf wieder heilt. Unsere Straßen, unsere Engel, ihr habt es so gewollt. Hier sind wir das Gesetz, hört ihr, wie ihr nur noch wollt. Keiner kann sich davor schützen, unsere Kühe ist eure Pflicht. Hält das Benzin an auf den Pfützen, zeigt der Wahnsinn sein Gesicht. Unsere Straßen, unsere Regeln, ja, wir zeigen, wo wir stehen. Gehörst du nicht zu uns, wer ist besser, jetzt zu gehen? Keinen Fußball mehr, wir weichen, das ist unser Revier. Zeigen Flagge, setzen Zeichen, und zum Teufel sind wir hier. Die Fronten dann geklärt, weiß ein jeder, wo er steht. Ist er dafür oder dagegen? Schickt er dem Teufel ein Gebet? Ab jetzt gibt's keine halbe Sache, kein Mann sehen, kein Fleisch. Gehst du siegen oder